labert von Frieden, Toleranz in der Welt, sie ist die Resonanz der Kriege. Wenn ich sehe, was passiert, tut es weh. Die Ignoranz der Menschen lässt sie blind werden vor der Realität. Glauben heißt nicht wissen, du kannst niemals sicher sein. Wissenschaft irrt sich täglich, erlebe es und du weißt. Neue Dimensionen öffnen sich, es ist die neue Welt. Alles voller Schein, alles Illusion. Neue Dimensionen öffnen sich, es ist die neue Welt. Keine Freiheit, Manipulation. Neue Dimensionen öffnen sich, es ist die neue Welt. Alles voller Schein, alles Illusion. Neue Dimensionen öffnen sich, es ist die neue Welt. Keine Freiheit, Manipulation. Heutzutage kontrolliert man Länder nicht mehr mit Gewalt. Dieser Krieg ist ohne Waffen mehr, es ist in unserem Geist Manipulation. Sie haben alles infiltriert, man weiß nicht, was man glauben soll. Egal ob recherchiert, es passiert. Die Wahrheit liegt vor unseren Augen hier. Wir wurden drauf trainiert, es zu ignorieren. Sklaven unserer Zeit, sie inszenieren Kriege für die großen Pläne. Die Leute hinter den Kulissen ziehen alle Fäden. Kriegsverbrecher Kissinger, und wie der Abschaum heißt, ihre Immunität steht über jedem Scheißbeweis. Es geht lange nicht um Fakt, es geht um Macht. Ein Netzwerk um die ganze Welt, das alle bewacht. Sie alle wollen es nicht glauben, dass es wirklich passiert, bis er selbst was riskiert und sein Verstand